Trap und Pimo Daumen im Gepäck. Ist es auch 100% glaubwürdig und echt? Ich mach mal keine Suchen über gestern oder morgen. Ich lebe in dem Moment und sicher nicht in der Gruhe. Ich bin ja nur nicht sturm, ich genieße jeden Moment von meinem Leben und hoffe es wirklich auch, dass jeder so denkt. In einer Welt, wo das Leben schnell rennt, muss man immer öfter schauen, dass man sehen oder kennt. Ich verspüre Energie, riesengroße Lebenslust. Dass man Dinge verändern kann, hat doch sicher jeder gewusst. Ein Mensch ist ein Mensch mit seinen Stärken und Schwächen. Und positiv durchs Leben geht man immer mit am Lächeln. Wir zangen Sonne, Schein, fühlen den Vibe, die Bässe und die Drums. Heute voll mächtig ein, Flow und Ahi, wie nun ihr, super Beat, geile Lines. Das Leben zu genießen ist leicht wie einmal eins. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Hook, ist ein Hammer die Hook. Hammer Tomahawk, ist ein Hammer Tomahawk. Mach du Tomahook, ist ein Hammer Tomahook. Pi mal Daumen in der Hook, mach du ordentlich Druck. Endlich aus der Spust, wir sind arg und verrückt. Arg ist was ich mach, aber du klar, das ist meine Sache. Zur Verstärkung Freezy Trap und Pi mal Daumen zusammenbracht. Ja, so ein Fettness kommt halt einfach über die Nacht. Aber dafür hat's mal gescheit ein, dass davon shaken es Herz braucht. Ich flow über drüber wie ein Wühler fliegen. Der Teppich verleih mir selber Flügeltür und übel, fühl mich lebendig. Bin nicht zart oder fettig, eher scharf wie mehr rettig. Auf Wikipedia beim Lebenslauf steht nur ungebändig. Bitch moves, nix bei uns, wir bleiben real. Während andere Hacks und Spreizen für gewissen Spagat. Schädel nicken, Wipes sind doch alle zufrieden. Aber wenn wir bei unseren Gigs nur einen Scheißdreck verdienen. Doch eh schon akzeptiert, denn Hobby bleibt Hobby. Dann freuen wir sie ja immer wieder, wird die Gage verdoppelt. Kein Robbie Bobble, Flasche stoppeln, wenn der Feier mal gescheit. Und für so einen Abend heute braucht man mehr als ein Feierzeug. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Hook, ist ein Hammer die Hook. Hammer Tomahawk, ist ein Hammer Tomahawk. Mach du Tomahook, ist ein Hammer Tomahook. Pi mal Daumen in der Hook, mach du ordentlich Druck. Endlich aus der Spust, wir sind arg und verrückt. Jo, nicht alles auf der Würde ist CBD top. Deshalb zieh ne geile Schrot, mach mal Kopf, schalt mir ab. Drop meine Strophen und hoff, dass ich schaff. Ab und zu was Gutes mach, sei's für die, für mich oder für noch. Bar, ich drop, Bass, wie Drock, Bar, du, ha, fa. Mag dich nicht, wenn's eine Scherze auf andere Kosten magst. Schau dir an, bei dir hängt alles, wie wenn's auf Brand kosten magst. Du magst, ob bist so schnell, du bist HDMI. Pi mal Daumen, Freezy Trap, richten Wahl und Fury. Den Trap kriegst nicht mehr weg, wie in Slalom beim Ski. Vor, hab du moralische Ohr, ich glaub da nix. Hä, das kannst du gleich wieder sporen. Kein Leute haben 100.000 Geld, aber die Seele verloren. Meist gelendes Horn, schickt ein dreidoges Bohr. Trau dir, ich werd heiser, du Noah. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Hook, ist ein Hammer die Hook. Hammer Tomahawk, ist ein Hammer Tomahawk. Mach du Tomahook, ist ein Hammer Tomahook. Pi mal Daumen in der Hook, mach du ordentlich Druck. Endlich aus der Spust, wir sind arg und verrückt. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Party, ist ein Hammer die Party. Hammer die Hook, ist ein Hammer die Hook. Hammer Tomahawk, ist ein Hammer Tomahawk. Mach du Tomahook, ist ein Hammer Tomahook.